Abschnitt 11 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Die Nasen, ein anthropologisches Märchen. Es war einmal, weiß nicht mehr wo und wann, ein alter Arzt mit Namen Entemann. Der war in allem Wissen wohl erfahren, doch trotz dem Alter und den vielen Jahren, die er erlebt, erfüllte seine Brust mit gleichem Feuer des Studierens Lust. Chemie, Physik und Physiologie, vor allem aber Anthropologie, das war sein Fall, worüber er bei Nacht und Tag gar oft im Stillen nachgedacht. Ihm stand die Form von jedem Beil und Topf wie einmal eins so fest in seinem Kopf. Die Stein- und Bronzezeit, Hallstatt und Laten kannt er wie Eo, Mio, Pliozän. Er nahm das Maß von Schädeln ohne Zahl, Oprachi, Meso, Dolichocephal, und konnt aus jedem noch so alten Knochen, ob er auch morsch und dutzendfach zerbrochen, bestimmen Rasse, Alter und Geschlecht, so ward sein Wissen jedem Fund gerecht. Doch wie Vollkommnes nimmer lebt hienieden, war dieser Mann doch nicht mit sich zufrieden. Was nützen mir der vielen Schädel Maße, wenn ich in Zweifel bin betreffs der Nase, die sie gehabt? Kenn ich die Nase nicht, so bleibt ein Rätsel mir das Angesicht. So sprach der Mann, dies Rätsel zu ergründen, das tief verschleierte Gesetz zu finden, wonach zu jedem Kopf nur diese Nase und nimmer irgendeine andere passe. Das deuchte ihm des sauren Schweißes wert, ein Wissen von der Forschung längst begehrt. Da galt es erst, die Nasen zu sortieren und ihre Formen zu klassifizieren nach drei Charaktern, tief, gerad und krumm, um die sich aller Wechsel dreht herum. Nun teilt er weiter die Konkaven ein, in stumpfe und gestülpte groß und klein, in Satteltiefe, wie sie Möpsen eigen, und in die Glatten, wie sie Affen zeigen. So schien ihm auch bezüglich der Geraden ein kleines Ordnungsschema wohl geraten. Da fand er Nasen, lang und hoch und schmal, der alten Griechen Künstlerideal, daneben aber Nasen, vorn geschwollen und kugelrund, als wie Kartoffelknollen, und endlich die geraden Minimalen, zu messen kaum nach Zentimeterzahlen, die mitten in die Physiognomie gesetzt sind gleich dem Tüpfel auf das I. Von denen aber, die im Grat gebogen, Raubvogelschnäbeln ähnlich kühn verwogen, die Luft durchschneiden, schied er die Geknickten, die durchaus Schlanken, und die vorn verdickten, wozu noch kommen jene krummen Schnäuzchen, die gleich dem Schnabel von dem Totenkäuzchen, zwei Augen trennen listig scharfen Blicks. Wen dieser trifft, der hat nicht viel des Glücks. Nach dieser Arbeit sollte wohl sich's schicken, der Frage näher, schon um viel zu rücken. Doch wie er immer sich den Kopf zerbricht, des Rätsels Lösung fand er immer nicht. So saß er wieder bei der Lampe Schein, um Mitternacht an seinem Pult allein. Warum, so seufzt er, will mir nicht gelingen, in dieses Dunkel helles Licht zu bringen. Da hört er hinter sich zu seinem Schrecken ein leises Schlürfen, und von jener Ecken, wo sonst er stand, schlich her sein Knochenmann, und grinste ihn als längst Bekannter an. Nicht war der Mann Skelett nur, nein, es hatten sich um die Knochen rings wie leichte Schatten die Muskeln und die Haut gelegt, und sieh, mit gelben Lederhosen bis zum Knie, mit blauem Wams und scharlachroter Weste war angetan der Knochenmann aufs Beste. Doch weit mehr imponierte noch der Zinken, der zwischen Stirn und Mund hervortat blinken, als scharfer Grat in bläulich-fahlem Licht. Ha, solchen Riesenzinken sah ich nicht, rief Entemann, mit Ausnahm von den Gauen, wo nah der Remsi weißen Landwein bauen. Da lachte leis der Knochenmann und sprach: Erraten, Herr, ich bin von Strümpfelbach. Ramsnasen gibt es viel, doch solche nicht, wie ihr sie seht in meinem Angesicht. Ich weiß, was stündlich euren Kopf beschwert, und will euch helfen. Habt ihr nie gehört vom Nasendreher nah dem Kindlesbronnen, der unterirdisch fern vom Licht der Sonnen in seiner Werkstatt steht bei Tag und Nacht, Jahr aus, Jahr ein, und nichts als Nasen macht? Und die als fertig er gestellt beiseite, die holen nächtlich ab die kleinen Leute. Die Wasserelfen machen schnell sich dran und ruhen nimmer, bis das Werk getan, bis von den Kindlein, die herumgeschwommen, ein jedes seine Nase wegbekommen, nach ihrer Wahl. Wie lachen da die Tröpfe, wenn sie sich denken, dann die alten Köpfe, den eckig großen mit der Nase so klein, dass im Gesicht sie haftet nur zum Schein, den kleinen, schmalen mit dem Riesenklumpen, der ihm beim Trinken fällt schier in den Humpen, und gar die Warzen mit und ohne Haare, die schöner wachsen stets mit jedem Jahre. Ach, dummes Zeug, fiel Entemann jetzt ein, lass deine Kinder Narrenpossen sein. Ja, wenn ich käme in das Reich der Schatten und schaut die Nasen, die sie alle hatten, und könnt mit Band und Zirkel schön sie messen, am Schädel selbst, dann wollt ich mich vermessen, in das Geheimnis schnell zu dringen ein. Ei, sprach der Knochenmann, ist's dies allein, was ihr als allerhöchste Gunst begehrt, so sei der Wunsch euch auf der Stell gewährt. Noch steht uns frei die volle Geisterstunde. Wollt machen ihr im Schattenreich die Runde, so folget mir getrost und ohne Zagen. Wohlan, sprach Entemann, ich will es wagen. Ein Ruck, und aus der schwülen Zimmerluft entschwanden sie in kühle Erdengruft. Kein Mondesschein, kein flimmernd Sterngefunkel erhellt den Wanderern des Weges dunkel. Nur von dem stummen Knochenmann allein ging aus ein bläulich fahler Dämmerschein, bis sie mit schnellen Schritten langten an auf einem weiten, langgestreckten Plan. Der war erfüllt von einer milden Helle, doch nirgends war zu sehen des Lichtes Quelle, das auf dem Rasen mit dem Duft so süß Aspodelus und Iris blühen ließ. Hier unter schwärzlichen Zypressenbäumen sah Entemann die sel'gen Dichter träumen, dieweil in dichten, ungezählten Scharen die Schatten andrer, die auf Erden waren, vorüberwandelten, und aus den düstern, blutlosen Lippen drang nur leises Flüstern. Von all dem Volke aber, das den Rasen beging, sah Entemann allein die Nasen, vor allem die so wohlbekannten, die in der Weltgeschichte viel genannten, das Dach Ovids, die Warze Ciceros, Rudolfs des Kaisers Erker mächtig groß, und wie sein Forscherauge fiel darauf, sah er des knöchernen Gerüsts Verlauf, sich von der Haut und von den Muskeln scheiden, und wie ein Keil den Knorpel zwischen beiden, gleich wie die geisterhaften Röntgenstrahlen durch Haut und Fleisch hindurch die Knochen malen, so boten diese Schatten scharf und klar die vollen Bilder ihrer Nasen dar. Nun schnell das Maß zur Hand. In eil'gem Wandern flog messend er von einem hin zum andern und wollte nimmer ein Genüge finden, der Nasenform Gesetze zu ergründen. Da tönt es erst von Ferne wie ein Summen, allmählich schwoll es an zu dumpfem Brummen, wie ein Gewitter in verhaltenem Grimme, und plötzlich scholl Thiel Eulenspiegels Stimme. »Entemann, Entemann, was fängst du für Sachen an? Entemann, Entemann, lass doch unsere Nasen garn!« Kaum war des alten Spötters Ruf verhallt, so wurde Entemann mit Sturmgewalt vom Reich der Schatten jäh emporgehoben, und wieder saß er vor dem Pulte droben. Die Lampe brannte und der Knochenmann stand in der alten Ecke. War es Wahn? Ein Gaukelspiel, das man mit ihm getrieben? Doch nein, da standen schwarz auf weiß geschrieben, in sichern Zahlen, all die tausend Maße, die er genommen an so mancher Nase. Kein Zweifel mehr, nun lag es sonnenklar, vor seinen Augen, was ein Rätsel war. Ein freudges Beben flog durch seine Glieder, dann schrieb voll Eifers er die Sätze nieder. Der Nase Form, ob krumm, gerad, ob tief, zum Kinne senkrecht, stehend oder schief, die bilden sicher einzig und alleine die Oberkiefer und die Nasenbeine. Desgleichen sind auch nur von diesen beiden die Schmalen herzuleiten und die Breiten. So haben als ein Erbteil der Natur die Rassen ihre Nasensignatur. Jedoch des Nasenfleisches untres Ende, ob sich's nach unten oder oben wende, als schlanke Spitze oder wie ein Knollen, Kartoffel oder Birnen gleich geschwollen, ob Warzen, Erbsen, Linsen oder Bohnen, am Nasenrücken oder seitlich thronen. Darüber herrscht nicht ein Gesetz noch Ziel, da ist ein neckscher Kobold mit im Spiel. Das ist, betracht ich seine Werke näher, der wahre und gerechte Nasendreher. Ende von Abschnitt 11.